um einschlafen zu hören. Mir genügte es. Das Geräusch der Tasche. Das Quietschen der Räder. Die Haltestellen. Und das Geräusch der Tasche Ihrer Mutter? Das soll es gewesen sein? Das war es ja gar nicht. Es war der Schmerz. Es war der erste starke Schmerz im Liegen. Und in welchem Bein? Das linke. Und im Zug, haben Sie da überhaupt geschlafen? Nein. Als Sie in Wien ankamen, waren Sie erschöpft? Ja. Hat jemand Sie abgeholt? Ja, mein Onkel. Was hat er gesagt? Meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen. Er hat sie in seine Arme genommen und hat gesagt, komm, Bertha, komm. Dann sind wir zum Wagen gegangen. Und auf dem Weg ins Spital? Was man so spricht, dass die Ärzte alles getan hätten, was in ihrer Macht steht. Aber für Sie war sie also noch am Leben? Ja. Und als Sie im Spital ankamen? Es war schon Abend. Wir gingen nicht durch den Haupteingang, daran erinnere ich mich genau. Sie lag in einem kleinen Nebengebäude im Garten. Als er an den Beeten entlang ging, da dachte ich an... Abend riecht der Flieder immer am stärksten. Wir bogen in eine kleine Allee ein und vor uns eine offene Tür. Wieso vor uns? Meine Mutter, mein Onkel und ich. Ach, Sie sind also als Erste hineingegangen? Ja, und ich war auch die Erste, die sah... Was? ...dass man sie bereits zugedeckt hatte. Tot. Und dann? Ich will nicht mehr darüber sprechen. Sie standen da, schauten sie von oben bis unten an und dachten an nichts. Ja, ich blieb stehen. Und ich hatte plötzlich einen heftigen Schmerz, wie von einem Schlag. Stark? Sehr stark. Und in welchem Bein? In beiden. In beiden? Nein, im linken. Und? Wir traten ans Bett. Meine Mutter hob das Leintuch. Wir sahen ihr Gesicht zum letzten Mal. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Sie wurde begraben, ohne dass wir noch einmal Abschied nehmen konnten. Und Sie erinnern sich an nichts anderes? Das ist alles. Sie haben mir alles erzählt? Ja. Als Sie ins Zimmer traten, wie lange war Ihre Schwester schon tot? Ungefähr eine Stunde, wir haben es später erfahren. Als Sie durch den Park gingen, als Sie ins Zimmer traten, war niemand da? Nein? Niemand? Auch kein Arzt? Oh, was hätte ein Arzt in diesem Augenblick schon geholfen? Es war also niemand da? Nein. Auch nicht Ihr Schwager? Nein. Aber seine Frau war doch gerade gestorben. Sein Platz war doch da bei ihr. Aber er war nicht da, das weiß ich. Dass ich durch den Garten ging, daran erinnere ich mich genau. Da habe ich mich gefragt, warum ist Friedrich nicht da, um mich zu be... Oh, nein. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gedacht, warum ist Friedrich nicht da, um uns zu begrüßen. Jetzt ist der Schmerz plötzlich viel schlimmer geworden, nicht wahr? Oh, deswegen der Streit zwischen Ihrer Frau und Friedrich, das hat mich verstört. Und trotzdem ist es genau der gleiche Schmerz wie im Augenblick des Todes Ihrer Schwester, obwohl es dort keinen Streit gab. Oh, das war etwas ganz anderes. Das war wegen Charlotte. Dieser Mann vorhin, Friedrich, sein Platz war doch da. Da, wo seine Frau gestorben war. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben sich gesagt, warum ist Friedrich nicht da, um mich zu begrüßen? Uns zu begrüßen. Haben Sie das gedacht? Ja. Was haben Sie noch gedacht? Nichts. Sie standen da, schauten Sie von oben bis unten an und dachten an nichts. Keine weiteren Gedanken, nichts. Nichts. Nur Kummer und Tränen. Ich begann zu weinen. Ich habe das Gefühl, dass ich seit damals nicht mehr aufgehört habe zu weinen. Und das haben die Ärzte auch festgestellt, Herr Sehner. Was haben die Ärzte festgestellt? Dass mein Kummer die Ursache für alles ist. Ihre Mutter hat ihre Schwester geliebt. Sie hat gelitten. Sie ist nicht in ihrem Zustand. Friedrich, ihr Schwager, hat seine Frau geliebt. Er hat gelitten. Er geht, wie alle anderen, nur Sie. Elisabeth, warum? Was ist geschehen? Ich habe Ihnen doch alles gesagt. Nur mit der Zeit vergeht doch der Kummer und der Schmerz. Aber nicht Ihre. Ihre wird immer nur schlimmer. Der Schmerz, die Lähmung, alles wird immer nur schlimmer. Warum, Elisabeth? Ich weiß es noch nicht. Und die Schmerzen vor dem Tod Ihrer Schwester, begannen die auch mit Kummer? Das war etwas ganz anderes. Das waren rheumatische Schmerzen. Ja, das haben die Ärzte gesagt. Ja, verursacht durch lange Spaziergänge an feuchten Abend. Ja, lange Spaziergänge. In Begleitung von wem? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass auch andere junge Leute dabei waren. Unbekannte? Worauf wollen Sie hinaus? Was wollen Sie mir noch immer verschweigen? Ich habe Ihnen doch alles gesagt! Elisabeth, es fehlt doch nur noch ein Gedanke. Ein einziger Gedanke, der, den Sie am Totenbett Ihrer Schwester hatten. Den habe ich Ihnen gesagt! Na gut, dann wiederholen Sie ihn noch einmal! Ich kann nicht mehr. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich weiß nicht, was Sie noch von mir hören. Gut, also dann fangen wir noch einmal von vorn an. Sie gehen durch den Park. Sie traten in das Zimmer. Und Sie haben sich gesagt, warum ist Friedrich nicht da, um mich zu begrüßen? Und dann? Ja, sie ist immer gegangen. Ja. Wir haben sie gesehen. Ja, zugedeckt und dann? Meine Mutter ist ans Bett gedreht. Ja, und dann? Hat das Leintuch gemacht. Ja, und dann? Im Augenblick des Schmerzes. Unmittelbar vor dem Schmerz. Was haben Sie gedacht? Nichts. Nichts? Nichts! Und trotzdem stehen Sie auf und laufen davon. Wovor? Wovor wollen Sie davon laufen? Oh mein Gott! Helfen Sie mir! Bitte helfen Sie mir! Elisabeth, was haben Sie gedacht? Wie Sie sicher waren, dass Ihre Schwester tot war? Sie ist tot! Ich bin glücklich! Ich bin frei und ich kann ihn heiraten! So ist es! Ja. Und in diesem Augenblick der Schmerz. Der gleiche Schmerz wie vorhin, als Sie Friedrichs Stimme im Nebenzimmer hörten. Der gleiche Schmerz wie nach jenen langen Spaziergängen am Abend. Denn Sie gingen nicht mit unbekannten jungen Leuten. Sie gingen mit ihm. Er und Sie allein. Auf diesen Spaziergängen ist nichts vorgefallen. Nein. Aber was man nicht kontrollieren kann, sind die Gedanken. Einmal, da hat er mir gesagt, ich würde ihm mehr Verständnis und mehr Liebe geben als... Als wer? Charlotte. Ja. Und im Zug. Fuhren Sie da zu ihr oder zu mir? Oh, ich bitte Sie. Sie müssen es sagen. Ja, aber er war nicht da, um mich zu begrüßen. Um mich zu begrüßen. Ja. Und als Sie ganz sicher waren, dass Ihre Schwester tot war, da brach es plötzlich aus Ihnen. Sie ist tot, er ist frei. Er ist frei, sie ist tot. Und plötzlich das andere Gefühl. Die Scham, so etwas überhaupt gedacht zu haben. Und gleichzeitig der Schmerz. Nicht wahr, Elisabeth, so war es doch. In dieser Reihenfolge. Oh, bitte. Bitte schicken Sie mich nicht fort. Bitte. Davor haben Sie Angst. Was die Leute sagen würden, wenn sie erführen, was sie denken. Deshalb umhüllen sie sich mit Krankheit und mit Lähmung, um die Sympathie der Menschen und nicht ihren Hass zu gewinnen. Damit sie sagen, arme kleine Elisabeth und nicht schreckliche Elisabeth, die den Gatten der Schwester begehrt. Haben Sie keine Angst. Ich schicke Sie nicht fort. Sie können gehen, wann immer Sie wollen. Aber ohne fremde Hilfe. Auf diesen zwei Beinen. Sie meinen, ich werde gehen? Vor einer Minute haben Sie es doch gekonnt. Ja, aber Sie meinen, ich könnte jetzt? Ja, es wird nicht ganz leicht sein. Und nicht ohne ein wenig Mühen. Aber jetzt, wenn Sie bis zu ihm gehen wollen, Sie können es. Bis zu ihm? Glauben Sie, ich könnte es nicht verstehen? Nein. Bevor man ein junges Mädel verurteilt, das sich in den Gatten ihrer Schwester verliebt hat, sollte man wissen, dass sie nach jahrelanger Pflege ihren Vater verloren hat. Also wenn Sie es wünschen, bin ich Ihr Verteidiger. Ich habe diese Türen noch nie allein geöffnet. Ich möchte es versuchen. Friedrich! Friedrich! Elisabeth, du wirst hinfallen, du wirst dich verletzen. Nein, nein, schau bitte, bitte schau. Liesl. Liesl, ich habe völlig vergessen, wie du ohne Krücken aussiehst. Herr Doktor, ich bedauere, was ich gesagt habe. Alles, was ich zu Ihnen je gesagt habe. Danke. Bis morgen? Ja, bis morgen. Morgen? Wieso? Es bleibt noch ein wenig zu tun. Soll ich dir erzählen? Du wirst es mir schon erzählen. Wir haben ja jetzt genug Zeit. Wofür ist das? Für deine Hilfe. Sag mir nicht das Gegenteil, ich habe dich gehört im Nebenzimmer. Und das? Das ist, weil ich weiß, dass es jetzt kein Warten auf Bahnhöfen geben wird. Keine pfeifenden Züge. Keine Angst. Warten auf Bahnhöfen? Pfeifende Züge, Angst? Beunruhige dich nicht so gut. Das ist nur eine Geschichte, die mir deine Mutter erzählt hat. Aber was hat Mama erzählt? Du! Ich muss es wissen! Sie hat sich nicht damit begnügt zu gehen. Sie hat getanzt. Mr. Douglas. Gnädige Frau, der Wagen ist hier. Sigmund. Martha, erinnerst du dich? Wir haben sie tanzen sehen. Ja. Und als du sie begrüßen wolltest, da tat sie so, als würde sie dich nicht erkennen. Ja, so sind sie alle. Und sie hat geheiratet, aber nicht den Friedrich, einen anderen. Und hat Kinder gezeugt. Ja? Dr. Freud? Bedauere, er wohnt nicht mehr hier. Herr Doktor, ich glaube, es ist Zeit. So, es ist Zeit. Natürlich. Die stehen alle schon draußen und warten nur darauf, einen alten, kranken Juden im Rollstuhl zu sehen. Ja, so gut. Wir werden es Ihnen zeigen. Der größte Tyrann ist in uns. Wer in sich frei ist, der ist überall frei. Sigmund, der Arzt hat gesagt... Doch, der Arzt hat gesagt, Martha, fängst du plötzlich an, den Wiener Ärzten zu glauben? Um von hier zu verschwinden, brauche ich keine Hilfe. Sie sehen es ja, Frau Weiler, ich übe den Hamlet-Monolog. Mit einem Krautkopf? Einen Totenschädel halten meine Nerven nicht aus. Eine Emilia. Ja? Richard, ich muss mit dir reden. Ja, wie viel? Wollen Sie meinen Hintern sehen, Mister? Du magst den, ne? Mano, du kennst mich. Elsa im Lohnkrieg. Das ist schön. Das ist schön. Sie hat nur so ein bisschen einen langen Hals. Das ist der Schwan, daneben ist mein Opfer. Das ganze Bücherregal brannte nicht der Not. Der ist gut. Ich hatte mir das einen Handel zu nennen, zumindest mit demselben Recht, mit dem man mein Vorgehen gegenüber seiner Hochwürden eine Religionssteuerung nennt! Was das andere Verbrechen anbelangt, bitte, da verlasse ich mich ganz auf Rom.